qu'un émancipé d'Yvette. Bon, t'es gaffe à la chaîne et vite au Kyo. Ménage PTV off dans Nintendo. Fusil à l'Einstein et vite domino. Fille de chevet rayon ciné remnet. Damit steht's über dem Gesetz. VIP, nur wenn sie dich lässt. Ey, Guapa braucht keinen Mann, keine Romantik. Schwöre, glaubt man nicht, wenn man sie ansieht. Hat was von einer Barbie, doch trotzdem sympathisch. Jeder Star schrieb ihr schon mal ne Nachricht. Ich wette auch du, Bruder auch du, was irgendwann in den DM. Neben Fußballer, Rapper, Influencer. Ja, sogar ich mal im November. Sie will keinen Mann, sie will die Welt. Boah, Digga, voller Scheine wie Tokio. Männer spielt sie wie oft an Nintendo. Für sie alle Steine wie Domino. Sie weiß, sie steht über dem Gesetz. Denn sie bricht die Herzen aller Chefs. VIP nur wenn sie dich lässt. Weil sie will keinen Mann. Denn ein Mann hält sie nur auf. Jeder schreit sie an. Und ich werd mit ihr, du auch. Sie braucht keine Gun. Sie hat 90, 60, 100. Und hält dich auf Distanz. Doch wenn du tanzt wie mein Oma. Lass die Kette im Shirt, sie ist nicht sehr impressed. Davon kennt sie viel kostbarere. Krempel Ärmel nicht auf, denkst du wegen einer Patek. Nennt sie dir ihren Vornamen, ne. Jeder gibt ihr Feuer, wenn sie Feuer will. Ihr Körper wie ein Biene öffnet jeder Wähler. Du kommst für ein Spaß, sie meldet sich nie wieder. Glaub mir nie wieder, denn sie weiß, was sie will. Sie will keinen Mann, sie will die Welt. Boah, Digga, voller Scheine wie Tokio.